Weißt du, was ich total crazy, fun, mega fände, wenn uns Hörerinnen und Hörer ihre Aufnahme, Remix oder auch einfach nur die Regeln vorgelesen, wie auch immer sie es gestalten wollen, an uns schicken würden? Ja, das ist crazy, aber da die auch das mit der Kassette schon so nicht, also den darf man einfach nicht aber zu viel abverlangen. Aber da muss man nicht physisch vor Ort kommen. Ja, ja. Ja, bei der Kassette muss man auch nicht physisch vor Ort kommen. Ja, aber du musst was physisch in der Gegend mit Post und so und... Naja. Ja. Was ist das? Irgendwer nascht heimlich. Nein, das ist ein Raspberry Pi mit Gaffer-Tape. Und das schmeckt? Ja. Das ist Himbeere. Ja, der Raspi schmeckt, ja, der Raspi schmeckt, ja, der Raspi, Raspi, Raspi schmeckt. Mua. Also ich mache mir jetzt noch ein Bier auf und dann geht's weiter. Dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim. So, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich das mache, dass es nicht raschelt. Mortal Kombat. Mortal Kombat? Ja, weil du so ein Dim, Dim, Dim, dann war gleich bei mir die Assoziation zu Okay, aber das war doch das aus irgendeinem, aus irgendeiner Quizshow. Du meinst Jeopardy? Ja, genau. Ich habe neulich, habe ich ja letztens schon erzählt, dass ich meine Kinder mit Scooter gequält habe. Ich habe dann zu Hause, ist mir eingefallen, was noch schlimmer war als Scooter, war ja No Unlimited, nee, Too Unlimited. Da habe ich dann den Rest des Tages mitgebracht. Wow. Das ist richtig bitter, ey. Das ist, ja. Das ist echt richtig finster. Irgendwann kommt die Brüsselise und holt deine Kinder ab und bringt sie ins Heim. Ja, wahrscheinlich. Also das ist, da habe ich mich ein bisschen geschämt. So, Leute, der Daniel war so nett, mir die Arbeit abzunehmen für diese Folge. Danke, Daniel. Finde ich voll gut. Ich habe das auch nicht kontrolliert oder irgendwas. Ich nehme das einfach so, wie es ist. Aber weißt du was? Ist schon auf Deutsch. Ich bin mir sicher, dass der Daniel weiß, dass wir hier in Arte kurz vom von Ach sind, in denen es 10 Hinweise gibt auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Weiß ich nicht. Ich hoffe doch mal. Er fängt auf jeden Fall mit Hinweis 0 an, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Sehr und, gut. Hört mit 9 auf. Sehr gut. Ja. Nulltens. Ich bin am 25. April 1900 in Wien geboren. Sohn eines Arztes und Uniprofessors sowie einer Journalistin und Frauenrechtlerin. 58 Jahre später bin ich gestorben. 25. April 1900, sagtest du. Habe ich schon erwähnt, dass ich überhaupt nicht sehe, dass ihr das in irgendeinem, diesem oder irgendeinem Paralleluniversum lösen werdet? Nee, ne? Du hast also einen Weißmann erstellt? Ich nicht. Ich lese hier nur vor. Ich bin unschuldig. Auch hier freue ich mich wieder, was dazu zu lernen. Erstens, 1919, in Klammern mit 19, studierte ich und habe... Vor allem, wie gut es ist, das kann er in jedem Jahr durchziehen einfach. Ja, außer er schafft es mal genau mit dem Geburtstag nicht, aber wie gut. Super, jetzt muss ich von vorne anfangen. Erstens, 1919 in Klammern mit 19 studierte ich und habe 1921 ohne Klammer über das Wasserstoffmolekül summa cum laude promoviert. Das erinnert mich an, wir schreiben einen Test übers Thermometer. Nochmal in Klammern, Feuerzangenbowle. Vielleicht hätte ich es doch vorher mal lesen sollen. Aber der spielt auf die Feuerzangenbowle an, den Film, oder? Mit hier Heinz Rühmann? Ja, mit Klammern in der Klammer. Ja, das sollte man nicht machen. Na, das kann man schon machen, solange man alle Klammern wieder korrekt zumacht. Achso, ich dachte, man sollte nicht auf den Film anspielen. Warum? Sollte man nicht auf den Film anspielen? Ja, mit den Klammern. Achso. Ja, kann man schon machen. So mathematisch schon. Sprachlich schwierig. Schwierig. Ein Hai wird so nicht schreiben. Aber das hier, zweitens, das ist, so wird dann High schreiben. Nobelpreis, Fragezeichen, habe ich bekommen. Aber auch die Lorenz-Medaille und Max-Planck-Medaille wurden mir verliehen. Auch Straßen, Hörsäle und sogar ein Mondkrater sind nach mir benannt. Also da hat es halt für den ganzen Planeten nicht gereicht oder so einen ganzen Asteroiden. Ne? Asteroiden werden ja auch frei verteilt so an irgendwelche Wissenschaftler. Aber Mondkrater... Boah, also ja, gibt's nicht ganz so viel. Also es ist nicht wie Asteroiden, wo man das Gefühl hat, naja, dass es jetzt da mal wieder nach jemand einen benannt gibt, ist jetzt so ungewöhnlich. Aber Mondkrater sind, glaube ich, schon nicht ganz so viele zu haben. Achso, ich habe jetzt gedacht, Mondkrater ist vielleicht schäbiger als Asteroid, weil es ist ja viel kleiner. Und einer. Hätte ich tatsächlich auch gedacht, ja. Einer von vielen auf einem Mond. Würde ich eher genau andersrum sagen. Das Ding siehst du die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit der Erde zugewandt. Ja, aber so ein Asteroid ist ja irgendwie auch ein bisschen badass. Und so ein Mond ist halt einfach nur, ja, ein Mond. Ja. Der ist da halt. Aha. Der macht ja nichts. Ja, das wäre jetzt aber auch echt die Frage an euch. Was hättet ihr denn lieber, das noch euch benannt ist? Asteroid? Oder gerade auf dem Mond? Ja, schon ein Asteroid, klar. Weil im Zweifelsfall mache ich mit einem Asteroiden einen Krater auf dem Mond. Sehr gut. Drittens, ich war als Perfektionist bekannt. Dies beschränkte sich nicht nur auf meine eigene Arbeit, sondern ich geißelte auch Fehler meiner Fachkollegen unerbittlich. So wurde ich zum Gewissen der Physik, bezeichnete Arbeiten oft unverblümt als ganz falsch oder steigerte meine Ablehnung etwa wie folgt. Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch. Oh. Wow. Also, auch wenn der gute Mann vielleicht viel für die Menschheit beigetragen hat, auf den hätte ich ja mal richtig Bock, dem im Team für eine Gruppenarbeit zu haben. Ja. Aber nicht mal nicht falsch ist halt irgendwie auch ein bisschen strange. Es ist nicht mal falsch. Nicht mal falsch. Das ist so falsch, dass es nicht mal falsch ist, so ungefähr. Mhm. Ja. Naja, aber das ist doch auch genau ein rhetorisches Mittel, was auch derzeit gern verwendet wird, was ich finde eher da auf einer fachlichen Ebene gerade angreift. Dass man nämlich heute sagt so, ja, wir können jetzt politisch A oder B machen, ja, und da A blöd ist, machen wir natürlich B. Aber dass es zwischen A und B so viele Nuancierungen und Abstufungen gibt, lässt man in dieser Rhetorik aus. Und das ist ja, was er da in dem Moment auch macht. Er sagt ja, ja, du hast nicht A gemacht, was falsch wäre, oder gar B, was richtig wäre, sondern irgendwas dazwischen, und es ist ja nicht mal ordentlich falsch. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist auf jeden Fall typisch, dass du auf seiner Seite bist. Das habe ich in der Vergangenheit schon gemerkt, dass du da sehr parteiisch bist, und ich finde es nicht in Ordnung. Du solltest auch mal den Blick für andere Seiten. Ich wollte gerade sagen, jetzt vor allem, jetzt kommt bestimmt irgendwas raus mit, ja, irgendwie, dann hat er irgendwie schlimme Dinge getan und war ein Antisemit oder irgendwas ganz Schlimmes. Das machen wir in der nächsten Folge. Viertens, es gibt ein Prinzip meines Namens und einen Effekt. Der Effekt ist folgender. Es ist unmöglich, dass ich und ein funktionierendes Gerät sich im selben Raum befinden. Beispiel. Berühmt wurde ein Vorfall im Labor von James Frank in Göttingen, bei dem ein wertvoller und empfindlicher Apparateteil zu Bruch ging, während ich nicht anwesend war. Moment, das muss ich nochmal durchdenken. Könnt ihr mir folgen? Ich kann mir selber nicht folgen. Okay, jedenfalls teilt Frank dies dem in Zürich lebenden Kollegen mit, verknüpft mit dem Scherz, diesmal wenigstens treffe mich durchaus keinerlei Schuld an dem Vorfall. Ich entgegnete jedoch, ich habe zur fraglichen Zeit im Zug nach Kopenhagen einen kurzen Aufenthalt in Göttingen gehabt. Ah, jetzt verstehe ich's. Also er beschreibt einen Effekt, oder ein Effekt trägt seinen Namen, demnach, immer wenn er im Raum ist, irgendwas kaputt geht. So. Ja. Und er belegt es mit einem Beispiel. Wie heißt denn der Mann? Sag nicht, dass du den kennst. Chaussel. Nein. Aber mir gefällt, wie du denkst. Oh. Es gibt noch ein zweites Beispiel. Ich bezweifle nur, dass euch das weiterhilft. Oh, Mensch, wie heißt denn? Darüber komme ich bestimmt drauf. Okay, dann lese ich das zweite Beispiel. Während eines Aufenthalts an der Princeton University im Februar 1950 geriet das dortige Zyklotron in Brand, was sich ebenfalls mit dem Effekt in Zusammenhang brachte. Giuseppe Occhialini wollte mir bei seinem Besuch in Brüssel eine Freude bereiten und inszenierte den Effekt. Eine Hängelampe war so präpariert, dass sie herunterfallen sollte, wenn ich die Tür öffnete. In der Probe klappte das gut, nur als ich eintrat, blieb das Herunterfallen aus. Ach okay, das waren nochmal zwei Beispiele. Sehr gut. Es gibt doch das Peter-Prinzip. Ja, das kennt ist aber, du wirst so lange befördert, bis du an der Position endest, in der du vollkommen überfordert bist. Genau, und ich glaube, von was du redest, ist nicht das Peter-Prinzip, sondern das Pauli-Prinzip. Nein, du kennst es tatsächlich. Ja, tatsächlich. Jo. Tatsächlich. Wie heißt der Mann mit Vornamen? Philipp. Boah, wie heißt denn der mit Vornamen? Schändlich, Philipp, schändlich. Ich gebe dir noch Hinweis Nummer 5. Vielleicht kommst Ernst? Du drauf. Nein. Okay. Das Prinzip nach meinem Namen sagt, die Wellenfunktion eines Quantensystems in Bezug auf Vertauschung von identischen Fermionen ist antisymmetrisch. Oder einfacher, zwei Frauen auf einer Party müssen sich mindestens in einem Teil ihrer Kleidung unterscheiden. Das verstehe ich. Den ersten Teil habe ich nicht verstanden. Ah, schön. Sechstens, ich lebte zur goldenen Zeit meiner Disziplin. Ich studierte und forschte mit und unter Sommerfeld, Bohr, Stern, Einstein, Born, Punkt, Punkt, Punkt. So, die letzten drei, die gehen ganz schnell. Ich bin Physiker. Ich habe nichts mit dem Fußballclub zu tun. Ich bin Wolfgang Pauli. Das mit dem Fußballclub ist natürlich echt nett. Also beim 10. Hinweis hätte ich es dann auch gewusst. Also bei der Nummer 9 quasi. Warte mal, entweder ernst. Nee. Ich habe es dir doch gerade vorgelesen. Achso, sorry. Ich hab jetzt so nachgegrübelt. Tut mir leid. Dominik, möchtest du lösen? Pauli. Mit Vornamen. Ernst? Du hast auch nicht zugehört. Ey, was ist denn los hier? Leute. Schämt euch. Schön. Ich komme mir gerade mal wieder sehr, sehr dumm vor. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe den guten Mann, ich habe von dem Prinzip noch nie was gehört, ich habe es nicht kapiert und den Namen habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass ich schlecht vorgelesen habe. Also ich Notiz an mich, ich werde mich in Zukunft besser vorbereiten, das tut mir sehr leid. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was geändert hätte. Aber sag doch bitte doch mal den vollen Namen. Er heißt Wolfgang. Wolfgang Pauli. Hat er einen Zweitnamen? Pauli, ja. Nein, Wolfgang Pauli. Pauli. Heißt Wolfgang Pauli. Okay, alles klar, kein Zweitname. Gut. Weil irgendwie habe ich ihn unter Ernst abgespeichert. Aber und ich glaube, irgendwo habe ich in einer Ecke gewohnt, wo es eine Straße gab, die nach ihm benannt ist. Deswegen wusste ich das. Oder ist mir das schon mal untergekommen? Ja, also ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll, außer vielleicht das hier. Und jetzt geht's nicht. Oh nein, entschuldigt. Ich habe mein Soundboard auf. Das schneiden wir raus. Das schneidet der Philipp raus. Nein, nichts schneide ich raus. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer das hier. Ich gebe offen zu, dass mein komplettes Wissen aus diesem Bereich aus einem lustigen Taschenbuch ist. Es ist so gemein. Wer die Macht über das Soundboard hat, hat die Macht über Menschen. Ja, das ist, kann vor allem gemein. Einfach andere Leute reden lassen, als wäre es einfach so. Das ist echt gemein. Ich finde das. Nein, aber etwas, was tatsächlich meinen Wissensstand irgendwie etwas gehoben hat, ist diese tolle Erfindung, dass man an Straßennamenschilder noch dran klebt, wer das war. Gibt's das? Ja, und das erste Mal ist mir das aufgefallen, dass ich nämlich in einer Straße gewohnt habe, von dem modernen Ergründer der Blutlehre, also der, sozusagen, der hat rausgefunden, jetzt weiß ich nicht genau, ob der, also der war sicher nicht der Erste, aber einer der Anwendenden, die gesagt haben so, naja, Bluttyp A und B zum Kippen ist irgendwie eine doofe Idee. Also irgendwie, weil dann stirbt man ja, oder das Nette daran ist, dass das Ganze auch noch in Lichtenfels direkt am Klinikum war. Das heißt, das war nicht nur ein interessanter Mensch, sondern der war auch noch örtlich gesehen total gut an der Stelle diese Straße nach ihm benannt. Du hast mich der bei... Der war gut die Straße nach ihm benannt, hä? Ja, man hat gut die Straße nach ihm benannt, also örtlich gesehen, weil es die Straße zum Klinikum hoch war. Ah, du hast mich irgendwie bei Blutlehrer verloren, weil ich irgendwie die ganze Zeit versucht habe, einen Gag aus Blutlehrer und Blutlehrer zu stricken. Aber vielleicht drücken wir auch lieber jetzt auf Stopp. Ja. Na dann. Wird, glaube ich, Zeit. Gute Nacht, Josh. Tschüss.